قصص دي ملة فون إبراهيم وغصبهنها التجسيد دي ملة فون إبراهيم لا إله إلا الله إما براء منكم ومما تعبدون من دون الله Wir sagen uns los von euch und das, was ihr anbetet, neben Allah. Du kannst kein Muslim sein, wenn du dich nicht von dem los sagst, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Egal wie viel Rak'a du betest, egal wie viel du spendest, egal wie viel du schlachtest für Allah. Die Milla von Ibrahim ist, dass du Allah einzig und alleine anbetest, aufrichtig bist. Und alles unterlässt, dass du ihm nichts beigesetzt. Folge der Milla von Ibrahim. Folge der Religion von Ibrahim. Er gehörte ja nicht zu den Mushrikin. Das ist ein Befehl von Allah. Willst du kein Freund Allahs sein? Willst du kein Nahestehender Allahs sein? Du kannst nicht behaupten, dass Allah dich liebt, wenn du nicht betest. Alle waren sich einig, derjenige, der nicht betet, ist ein Muschrik, der muss erstmal den Islam annehmen. Sie sagen, seid Juden und Christen, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Wir erklären euch zu Kuffar. Erste, wir sagen uns los. Zweite, von dem, was ihr neben Allah anbietet. Drittens, wir erklären euch zu Kuffar. Wer sich von der Milla von Ibrahim abwendet, das ist jemand, der schwachsinnig ist. Bereue bei Allah, sei ein Muslim mit Herz, nicht nur mit der Zunge. Denn das unterscheidet uns von den Heuchlern. Ja Muslim, ja Muslima, viele Leute denken, es reicht, wenn ich sage, La ilaha illallah, mich rettet das. Es rettet dich nicht, es rettet dich nicht, es rettet dich nicht, es rettet dich nicht. Inna alhamdulillah. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Wir werden über etwas Gewaltiges reden. Die Milla von Ibrahim. Denn derjenige, der dies nicht praktiziert, ihm wird sein schöner Akhlaq nichts bringen. Und sein Tasbih wird ihm nichts bringen. Und sein Gebet, ihr Herr, wird ihm nichts bringen. Wenn er den Islam nicht verstanden hat und sich Allah so unterwirft, wie Allah es offenbart hat. الله سبحانه وتعالى جل في علا زاكت قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Sprich, Allah hat die Wahrheit gesprochen. So folgt der Milla von Ibrahim, des rechten Glaubens, und er gehört ja nicht zu den Götzendienern. Allah سبحانه وتعالى sagt, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Und welche Religion ist besser als die Religion desjenigen, der sein Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft? Und er ist jemand von den Gutestuenden und er folgt der Milla von Ibrahim des rechtens Glaubens. Und Allah nahm sich Ibrahim zu einem engen Freund. Die höchste Stufe der Freundschaft ist die, die Allah mit Ibrahim hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَالُوا كُونُوا هُدًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا Sie sagen, seid Juden und Christen, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Allah subhanahu wa ta'ala der über die sieben Himmel ist, offenbart und sagt weiter, قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Nein, vielmehr die Milla von Ibrahim und er gehört ja nicht zu den Mushrikin. Das sollt ihr folgen, die Milla von Ibrahim. Und Allah sagt, zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und zu jedem, der behauptet, ein Muslim zu sein und an das Buch Allahs glaubt und nicht ein Heuchler, der nur namentlich ein Muslim ist oder Allah nur kennt, wenn Eid ist, wenn Ramadan ist oder wenn Essen ist. Nein, Allah sagt, فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Folge der Milla von Ibrahim. Folge der Milla. Folge der Religion von Ibrahim. Er gehörte ja nicht zu den Mushrikin. Das ist ein Befehl von Allah. Das ist ein Befehl von dem Herrn der Welten, der über seinen Thron ist. Subhanahu wa ta'ala. Was ist Al-Milla Al-Hanifiyya, die Allah anspricht? Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, wer sich von der Milla von Ibrahim abwendet, das ist jemand, der schwachsinnig ist, der nicht richtig verstanden hat, wozu er lebt und was die Religion des Islams ist, was Milla zu Ibrahim ist. Brüder, der Koran ist nicht herabgesandt worden, dass wir ihn einmal lesen oder in Handtücher verpacken und in die Schränke legen oder ihn abwischen, wenn Staub drauf ist. Wenn Staub drauf ist und du liest ihn nicht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Koran verflucht dich. Der Koran verflucht dich. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Quran hujjatun lak aw hujjatun alaik. Der Koran ist entweder ein Beweismittel für dich oder ein Beweismittel gegen dich. Wenn du danach handelst und wenn du ihn auswendig lernst, er wird Yawm al-Qiyamah kommen und er wird Fürsprache für dich halten. Und was ist, wenn du ihn vergisst und im Schrank lagerst und mit dem besten Stoff versteckst? Was wird der Stoff dir nützen, wenn du keinen Nutzen von dem ziehst, was der Herr der Welten herabgesandt hat? Was ist Al-Milla von Ibrahim? Al-Milla barakallahu fikum. Wie die Ulama sagen, es wurde Milla genannt, weil es sich von den falschen Religionen, von den Schirk abwendet, zu der wahren Religion des Islams. Und Hanifiyya ist, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft, wie Allah subhanahu wa ta'ala es offenbart hat, aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala. Zusammenfassend, die Milla von Ibrahim ist, dass du Allah einzig und alleine anbetest, aufrichtig bist und alles unterlässt, dass du ihm nichts beigesetzt, dass du dich vom Schirk und der Mushrikin lossagst. Diese Milla, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, folg ihr, ja Muhammad, folg ihr, o Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah hat sich Ibrahim zu einem engen Freund genommen. Willst du kein Freund Allahs sein? Willst du kein Nahestehender Allahs sein? Stell dir die Frage, wie kann ich zu denen gehören, die sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern, die Allah azza wa jal nah sind, die Allah liebt. Du kannst nicht behaupten, dass Allah dich liebt, wenn du nicht betest. Denn jeder sagte von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer nicht betet, ist kein Muslim. Darin gab es keine Meinungsverschiedenheit. Gab es keine Meinungsverschiedenheit. Alle waren sich einig, derjenige, der nicht betet, ist ein Muschrik, der muss erstmal den Islam annehmen. Diese Personen, wir sagen nur zu ihnen, bereut und kehrt zurück zu Allah, bevor der Tag kommt, an dem du nicht mehr zurückkehren kannst und bereust und auf deine Hände beißt und deine Knochen erreichst. Und dies wird dir nichts nützen, weil du ewig in der Hölle sein wirst. Bereue bei Allah. Sei ein Muslim mit Herz, nicht nur mit der Zunge. Denn das unterscheidet uns von den Heuchlern. Die Heuchler glauben nur mit den Zungen. Sie sagen, Amanna, wir glauben, aber sie denken, sie können uns betrügen. Naam, wir wissen nicht, wer ein Heuchler ist. Wir nehmen ihn so, wie er ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kannst du nicht betrügen. Du betrügst nur dich selbst. Was beinhaltet diese schöne Religion? Al-Milla von Ibrahim. Die Milla von Ibrahim ist der Islam. Wie die Gelehrten sagen, ist der Islam. Was ist denn die Milla von Ibrahim? Sheikh Sa'di rahimahullah sagt in seinem Tafsir, das heißt, dass man sich Allah azza wa jal zuneigt, ihn entgegenkommt, ja, und von dem fern bleibt, was neben ihm angebetet wird. Beständig ist im Tawhid, unterlassen vom Schirk und der Beigesellung. Wer ihm folgt, sagt er, rahimahullah, hat der Rechtleitung gefolgt. Und wer sich von dem abwendet, ist zur Religion des Kufrs gegangen. Das war bei den Gelehrten und ist bei den Gelehrten von Ahlus Sunna wal Jama'a klar und deutlich. Was ist die Milla von Ibrahim und was beinhaltet sie? Die Milla von Ibrahim ist La ilaha illallah. Keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass du dich von jedem lossagst, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Ibrahim, ihr müsst euch vorstellen, das sagt jemand, der über die sieben Himmel ist, der Schöpfer von uns alles ist, alles was wir kennen, alles was wir sehen und alles was wir nicht kennen und alles was wir nicht sehen, der Herr der Welten sagt, وَلَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ und in einer Leseart, أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ihr habt in Ibrahim ein schönes Beispiel und die mit ihm waren. Allah sagt dir, du hast ein schönes Beispiel. Allah erzählt uns nicht einfach Geschichten. Allah sagt, das ist das schöne Beispiel, so will ich, dass du mich anbetest. Was ist dieses schöne Beispiel? Allah sagt, dass Ibrahim und diejenigen mit ihm waren, die Gläubigen, und einige sagen auch, die Propheten, als sie zu ihrem Volk sagten, zu ihren Leuten, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Wir sagen uns los von euch und das, was ihr anbetet, neben Allah. Du kannst kein Muslim sein, wenn du dich nicht von dem lossagst, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Wenn du damit zufrieden bist, wenn du mit dem Schirk zufrieden bist und mit den Leuten des Schirks und das, was sie tun, egal wie viel Rak'a du betest, egal wie viel du spendest, egal wie viel du schlachtest für Allah, egal ob du Jihad fi sabilillah machst, das ist dann Jihad fi sabilish shaytan, Allah wird das nicht von dir annehmen. Erstens, die Lossagung. Das Herz sauber machen vom Schirk. Der Schirk ist najis, unrein. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter über sie, kafarna bikum. Wir erklären euch zu Kuffar. Erste, wir sagen uns los. Zweite, von dem, was ihr neben Allah anbietet. Drittens, wir erklären euch zu Kuffar. Nicht wie die Murji und ihresgleichen der Jahmiya sagen, du darfst dich nicht vom Mushrik, vom Kafir lossagen oder beziehungsweise ihn hassen. Du musst nur den Kufr von ihm hassen. Das ist Batil. Allah sagt, kafarna bikum, sagen sie. Bikum ey bidatikum. An euch selbst komplett, den Kafir und sein Kufr. Kafarna bikum. Reicht das? Nein. Wabada'a baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdaw. Und zwischen uns und euch hat sich Hass und Feindschaft gebildet. Abadan, abadan, sagt er, immer, hatta, bis, tu'minu billahi wahda, bis ihr an Allah einzig und alleine glaubt. Reicht das, wenn du sagst, ich glaube an Allah einzig und alleine? Nein, reicht nicht. Weil die Kalima, la ilaha illallah, nützt dir erst was, wenn du sie verstehst, verinnerlichst, umsetzt und nichts machst, was sie ungültig macht. Dann wird sie dir nützen. Schau, was Ibrahim sagt und alle Propheten. Wir sagen uns los von euch. Sogar unsere eigenen Väter, wenn es sein muss, unsere eigenen Kinder, unsere eigenen Mütter, unsere eigenen Familienmitglieder. Das sind die Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben. Allah sagt, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Ihr werdet nicht Leute finden, sagt Allah, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, dass sie denjenigen Zuneigung zeigen, dass sie sie mögen und lieben, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzen. Allah sagt, auch wenn es ihre Väter sind und ihre Brüder und ihre Sippenmitglieder, Allah sagt über diesejenigen, ihnen hat er den Iman im Herzen geschrieben. Und er hat sie unterstützt. Und Allah verspricht ihnen Al-Jannah. Und noch dazu, sie sind die Partei Allahs. Und wer mit Allah ist, wenn die ganze Welt gegen dich ist, sie kann dir nichts machen. Aber wenn Allah gegen dich ist, wenn du ein Feind Allahs bist, dann auch wenn die ganze Welt dich unterstützen wird, sie wird dir keinen Nutzen geben. Und wenn du stirbst, wirst du in die Hölle kommen. Brüder, wir müssen eins verstehen. Dieser Kuffar da draußen zeigen offen ihre Feindschaft gegen den Islam und die Muslime. Wer sagt, nein, das ist ein Schläfer. Ein Schläfer. Sie zeigen offen ihr Hass, Ihre Feindschaft, dass sie uns nicht mögen, genauso hassen wir sie und verfeinden sie an und lieben sie nicht und nähern sie uns nicht. Versteht das, Al-Wala wal-Bara, die Liebe und die Loyalität. Ein Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anh, er sagte, wer liebt für Allah und hasst für Allah, gibt für Allah und hält zurück für Allah, schließt Freundschaften für Allah und Feindschaften für Allah, der hat sich an die festeste Handhabe gehalten. Das ist der wirkliche Iman. Das ist der Iman. Das ist die festeste Sache bei Allah. Viele Leute denken, es reicht, wenn ich sage, La ilaha illallah, mich rettet das. Es rettet dich nicht. Wie viele Mushrikun sagen, La ilaha illallah, und sie werden in die Hölle gehen. Und wie viele sagen, La ilaha illallah, und begehen Schirk, auch wenn sie beten und fasten. Verstehe dieses Wort. Ja Muslim, ja Muslima, ihr sollt eine Sache verstehen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, La tusahib illa mu'mina. Du darfst dich nicht befreunden, außer mit einem Mu'min. Der Gesandte Allah sagt das, nicht ich hier. Der Gesandte Allah ist Allah. Und er sagt, وَلَا يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِكْ إِلَّا تَقِيهِ. Und keiner soll von deinem Essen essen, außer ein Taqiyya, ein Gottesfürchtiger. Das überliefert Ahmad und diese Überlieferung ist authentisch. Und alayhi salatu wassalam sagt, und keiner soll dein Haus betreten, außer ein Mu'min, ein Muslim. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. Allah sagt, und die Mu'minin, dazu, Allah sagt, wenn du wirklich ein Gläubiger bist, wirst du keine Probleme haben mit dem, was ich sage. Aber wenn du ein Heuchler bist, dann wirst du Probleme haben mit dem, was ich sage. Denn der Muslim, er liebt es, Allahs Worte zu hören. Seine Brust geht auf. Sag nicht, ich habe die ganze Zeit was anderes gelernt. Sag, ich wusste es nicht und Allah hat mir das, Alhamdulillah, heute gezeigt und ich will das befolgen. Sagt Allah, so sollen sich die Gläubigen nicht, die Kuffar, anstatt die Gläubigen als Verbündete, als Nahestehende nehmen. Anstatt der Gläubigen, wer das tut, hat mit Allah nichts gemeinsam. As-Sa'di, wal-Baghawi, wal-Ibn Kathir und al-Tabari sagt, die sind Murtaddin geworden, die sind raus vom Islam. Allah sagt sich, los von dir. Und Allah sagt, وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Und sagt den Heuchlern, wie eine Botschaft, für sie ist eine gewaltige Strafe. Diejenigen, die sich die Kuffar als Nahestehende, als Verbündete nehmen. Und die Ulama sagen, als Freunde auch. Es ist nicht erlaubt, dass der Muslim ein Kafir liebt, egal wie nah er ihm ist. Allah Azza wa Jal hat verboten, dass wir die Kuffar lieben. Darin gibt es keine Meinungsverschiedenheit bei Ahlus Sunnah. Keine. Aber Allah Azza wa Jal hat gesagt, eine Gruppe von den Kuffar darfst du gut sein. Zu einer Gruppe von den Kuffar darfst du gut sein. Allah sagt, La yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah verbietet euch nicht gegen diejenigen, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpfen und euch nicht vertreiben von eurem Haus, dass ihr gütig zu ihnen seid. Allah sagt gütig. Welche Personen? Die sich nicht einmischen. Einer, er sagt, er hebt ein Blatt gegen die Muslime, hat eine Meinung gegen die Muslime. Er ist ein Feind Allahs und ein Kafir, er verdient es nicht, dass wir ihm das geben, was Allah Azza wa Jal denjenigen gibt, die sagen, ich mische mich nicht ein, du deine Religion, er ist gut zu dir. Allah sagt, dass sie gütig sei. Gütig bedeutet, dass du Gütigkeit zu ihm zeigst, aber dein Herz ist fern davon, ihn zu lieben. Yani, wenn er mit dir handelt, dann handelst du gerecht. Wenn er dein Nachbar ist, dann störst du ihn nicht. Aber ein Kafir darfst du nicht lieben. Wie kannst du jemanden lieben, den Allah hasst? Allah Azza wa Jalla sagte, kein Iman habt ihr an Allah und den jüngsten Tag, wenn ihr diejenigen liebt, die sich Allah und seinem Gesandten widersetzen. Die Ulama sagen, es kann nicht sein, dass jemand Mu'min ist und er liebt einen Kafir. Oder befreundet sich mit einem Kafir. Oder sagt, die Kuffar sind besser als die Muslime. Sind diese Aussagen nicht nur von Heuchlern? Deswegen möge Allah uns recht leiten und möge Allah uns auf den Islam leben und sterben lassen. sage das und bittet Allah um Vergebung für mich und für euch. Wir müssen über den Tauhid reden, speziell in unserer Zeit. Die Moscheen sind leer, weil den meisten Leuten nicht gefällt, was wir sagen. Es interessiert uns nicht. Aber eine Da'wah ohne Tauhid ist keine wahre Da'wah. Eine Da'wah, wo du nur hörst, sei gut und nett und so weiter. Wo ist der Tauhid? Wo ist der Tauhid? Wir sehen die Murji'a. Wir sehen die Murji'a, die Stühle der Tawarit halten. Es gibt ein Hadith Qudsi. Ein Hadith Qudsi, über den soll jeder nachdenken. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, am jüngsten Tag wird jeder das folgen, was er in der Dunya angebetet hat. Die Isa angebetet haben, Allah wird eine Gestalt machen wie Isa, sie werden ihm in Jahannam folgen. Diejenigen, die Hosea angebetet haben, Allah wird sie Hosea folgen lassen, also einen Gestalt. Diejenigen, die Buddha angebetet haben, folgen Buddha. Diejenigen, die Sonne angebetet haben, folgen die Sonne. Diejenigen, die ihre Gelüste gefolgt haben, folgen den Gelüsten. Und dann sagt alayhi salatu wasalam, und das ist der Schirk von heute, und diejenigen, die Tawarit anbeten, sie folgen die Tawarit. Das sagt der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam, Allah berichtet uns vom Verborgenen. Allah befiehlt uns, dass wir ihn unterwerfen und uns von dem lossagen, was neben ihm angebetet wird. Denn Allah wird es nicht annehmen. Brüder, nimmt an den Unterrichten teil und kommt. Denn diese Da'wah ist für alle Muslime, die Wissen haben. Und wir müssen uns entwickeln, denn es kann sein, dass ich sterbe. Und es kann sein, dass der Gelehrte stirbt und der andere stirbt und so weiter. Wir müssen endlich diese Religion praktizieren und nach vorne bringen. Entweder wird uns, oder Allah sagt, er wird euch umtauschen. Und ihr werdet ihm nicht schaden. Ihr werdet ihm nicht schaden. Möge Allah uns nicht umtauschen. Und möge Allah die Wahrhaftigkeit in unser Herz legen. Bis zu dem Tag, an dem wir Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime leben und sterben lassen. Viele wundern sich, wenn ich diese Aussage sage. Diese Aussage sagte Ibrahim und Ismail, als sie die Kaaba bauten, haben sie gesagt, ja Rabb, lass uns Muslime sterben und bewahre uns, dass wir die Götzen anbeten. Ibrahim und Ismail, wenn diese zwei gewaltigen Propheten das sagen, was ist dann mit uns? Wir sind nicht sicher. Ich schließe hier ab. Wir starten hier ein Seminar am 30.09. bis 2. Nimm dir Zeit für Allah subhanahu wa ta'ala und komm hierher und lerne deine Religion. Der Feind Allahs lernt jeden Tag deine Religion. Aber er lernt sie nicht, um sie zu praktizieren, sondern um gegen dich auszunutzen. Es kann nicht sein, dass die Feinde Allahs uns auseinanderbringen. Deswegen kommt und lernt eure Religion, bevor ihr von so vielen Versuchungen umgriffen seid und Allahs Religion verlässt und ihr habt das nicht gemerkt. Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagt, wie viele werden zu Allah zurückkehren und sie sind keine Muslime. Und die Geschichte mit Adam, von 1000 kommt nur einer in Al-Jannah. Und alayhi salatu wasalam sagt, das ist der Tag, an dem die Kinder grau werden. An jenem Tag, wo der Vater vom Sohn wegläuft, die Mutter vom Sohn und so weiter. Dort gibt es keine Familie. Keiner, jeden interessiert nur sich. Die Propheten werden sagen, Nafsi, Nafsi, mich, mich, O Allah, bewahre uns. Wenn du in der Dunya nicht befestigt bist auf der Religion Allahs, wie willst du am Yawm al-Qiyamah über den Sirat gehen, über die Brücke? Wie willst du Fragen beantworten im Grab? Wie willst du sagen, wenn man zu dir sagt, wer ist dein Gesandter? Und du weißt nicht jetzt in der Dunya, wer dein Gesandter ist. Und was willst du sagen, wenn man sagt, was ist deine Religion? Hier sagst du Islam. Aber wenn ich dich frage, was ist Islam, dann kannst du nicht antworten. Katastrophe. Du verlierst dein Jenseits. Bereue hier. Fang an, dich zu bessern. Nehme dieses Leben ernst. Allah hat uns nicht einfach so erschaffen. Allah hat uns nicht erschaffen, wie Tiere essen, trinken, schlafen und seine Sachen machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht nur für dein Leben erschaffen, sondern hat dich erschaffen, damit du ihn anbetest und damit du dich ihm unterwerfst. Und nicht, dass du arbeiten gehst, Urlaub machst, Kinder machst und dir ein schönes Leben machst und Allah vergisst. Allah nennt die Kuffar, sie sind noch weiter abgeirrt als die Tiere. Warum? Weil das Tier tut, wozu es erschaffen worden ist. Und gesellt Allah nichts bei. Aber der Kafir ist Allahs Feind und er wendet sich von ihm ab. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns auf den geraden Weg befestigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Worte, was ich gesagt habe, dass wir sie auf die beste Art und Weise umsetzen. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum.